es euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Gott schuf die Menschen als Originale und keiner ist dem anderen gleich. Doch wir wollten lieber 0815 Duplikate, weil die Meinung von der Stange ja reicht. Lebt und denkt ein anderer nicht so wie wir, dann ziehen wir Mauern und Stacheldraht auf. Nicht nur materiell an vielen Plätzen dieser Welt, auch in deinem Kopf fällt mir das auf. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Gesellschaftliche Normen bestimmen unser Leben und nur der Starke bleibt bestehen. Wer schwach ist, hat kein Recht mehr auf ein lebenswertes Leben, weil wir es nicht besser verstehen. Gefragt ist nicht die Fähigkeit zu lieben und zu geben, gefragt sind deine Leistung und dein Geld. Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens, er ist auf ein Abstellgleis gestellt. Zu stolzen Pharisäern und zu dem aussätzigen Mann. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.